Erster lobt Gott im Himmel. Lobt ihn hoch oben. Zweiter lobt ihn, alle seine Engel. Lobt ihn, alle seine Diener. Dritter lobt ihn, Sonne und Mond. Lobt ihn, alle hellen Sterne. Vierter lobt ihn, ihr hohen Himmel. Lobt ihn, ihr Wasser über dem Himmel. Fünfter, alle sollen den Namen von Gott loben. Er hat einen Befehl gegeben. Dann hat er alles gemacht. Sechster, er hat alles für immer hingestellt. Er gab feste Regeln. Alles bleibt an seinem Platz. Siebter, lobt Gott von der Erde aus. Lobt ihn, ihr großen Tiere im Meer. Achter, Feuer und Hagel loben ihn. Schnee und Wind tun, was er sagt. Neunter, lobt ihn, ihr Berge und Hügel. Lobt ihn, ihr Bäume mit Früchten. Zehnter, lobt ihn, ihr wilden Tiere und Kühe. Lobt ihn, kleine Tiere und Vögel. Elfter, lobt ihn, ihr Könige und Völker. Lobt ihn, ihr Chefs und Richter. Zwölfter, junge Männer und junge Frauen loben ihn. Alte Menschen und Kinder loben ihn auch. Dreizehnter, alle sollen den Namen von Gott loben. Sein Name ist sehr wichtig. Er ist größer als die Erde und der Himmel. Vierzehnter, er macht sein Volk stark. Alle seine Freunde loben ihn. Das Volk Israel ist nah bei ihm. Lobt Gott.